es nicht. Ich brauch jetzt ne Bon, die mich durchdringt und die Kuh zum Grasen bringt. Du hast meine Liebe auf den Kopf gestellt. Jetzt werden erstmal drei Bier bestellt. Bier bestellt, Bier bestellt. Ey du, du hast das schönste Arschgesicht. Du hast das schönste Arschgesicht. Aus deinem Loch die Wahrheit spricht. Du hast das schönste Arschgesicht. Weil Arsch und Welt, das reimt sich nicht. Du hast das schönste Arschgesicht. Aus deinem Loch die Wahrheit spricht. Du hast das schönste Arschgesicht. Weil Arsch und Welt, das reimt sich nicht. Du hast das schönste Arschgesicht aus deiner